Schön, mal wieder hier zu sein. Noch weiter. Ja, genau, Missionsarbeit ist genial. Was sollte ein Missionar am Gott sagen? Ne? Gut, aber ist das wirklich wahr? Das ist halt die große Frage. Ist das wirklich so? Genau, eine Geschichte möchte ich euch vorlesen, und zwar aus Westafrika, Kamerun. In Toru fand ein großes Fest statt, die Übergabe der Übersetzung des Neuen Testamentes in dieser Stammessprache dort, in so einem Teil von Kamerun. Der Wycliffe-Missionar Lee begann, sich mit der Sprache dieses Stammes zu beschäftigen. Er war davon auch überzeugt gewesen, dass Gottes Wesen irgendwo in dieser Kultur dieses Stammes erkennbar sein musste. Und seine Frage war immer wieder gewesen, wo waren die Fußspuren Gottes in der Geschichte oder im täglichen Leben dieses Volkes? Einfach um diesen Anknüpfungspunkt zum Evangelium zu finden. Welchen Hinweis hatte Gott in ihre Kultur verankert, damit sie erkennen könnten, wer er ist und dass er sich nach einer Beziehung zu ihnen sehnt? Doch so sehr Lee auch suchte, er konnte einfach keinen Anknüpfungspunkt finden. Eines Nachts forderte Gott ihn in einem Traum auf, sich das Wort für lieben noch einmal genauer anzusehen. Lee und seine Frau Tammy hatten bereits herausgefunden, dass die Verben immer mit einem von drei möglichen Vokalen enden, nämlich mit I, A oder U. Das war in der Sprache so. Also für nahezu jedes Verb gab es eine dieser drei Endungen. Aber merkwürdigerweise für das Wort lieben, da fanden sie nur ein I oder A. Warum kein U? Ihr Wort für lieben heißt dv, also ja, dv und dann mit der Endung. Ja. Und so muss ich irgendwo hinhalten hier, so zu dir, oder? Das machst du weiter. Das ist vielleicht irgendwie, genau, dann sage ich mal weiter. Genau. Also Lee, der wandte sich eben an seine Übersetzer, die ihm dort geholfen hatten, auch mit der Übersetzungsarbeiten, und er fragte sie, kann man zu seiner Frau Dwi sagen? Ja, antworteten sie, das bedeutet, dass man sie einmal geliebt hat, aber die Liebe ist abgekühlt. Nächste Folie. Kann man zu seiner Frau Dwa sagen? Ja, kam die Antwort, aber diese Art von Liebe hängt von ihrem Verhalten ab. Man liebt sie so lange sie treu bleibt und sich gut um ihren Ehemann kümmert. Nächste Folie. Kann man zu seiner Frau Dwu sagen? Alle lachten. Auf gar keinen Fall. Wenn du das sagst, müsstest du deine Frau jederzeit lieben. Egal, was sie getan hat, sogar wenn sie dir in die Wasser bringt oder in die Wasser für, nur Essen für dich zubereitet. Selbst wenn sie dich betrügen würde, wärst du dazu verpflichtet, sie unverändert weiter zu lieben. Nein, wir würden niemals Dwu sagen. Darauf schwieg Lee eine ganze Weile und dachte über Johannes 3, Vers 16 nach. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Dann wandte er sich wieder an die Männer. Kann Gott zu den Menschen du sagen? Für ein paar Minuten herrschte vollkommene Stille. Und dann flossen die Tränen über die wettergegerbten Gesichter dieser alten Männer, und schließlich antworteten sie tief berührt: Weißt du, was das bedeuten würde? Gott hat uns immer weiter geliebt, Jahrtausende über Jahrtausende, während wir die ganze Zeit seine unendliche Liebe zurückgewiesen haben. Das würde bedeuten, dass er sich daran gebunden hat, uns zu lieben, obwohl wir die größten unter allen Völkern sind. Ja, es war so, ein einziger Vokal verändert die Bedeutung von ich liebe dich grundlegend. Nicht mehr, ich liebe dich abhängig davon, was du tust oder wer du bist, sondern ich liebe dich abhängig davon, wer ich bin. Ich liebe dich, weil ich so bin, wie ich bin, und nicht, weil du das verdient hast. Gott hatte einen Hinweis auf seine bedingungslose Liebe direkt in die Stammessprache hineingelegt. Jahrhundertelang stand dieses, oder ja, gab es dieses Wort, es existierte, aber ungenutzt, verfügbar, grammatisch korrekt, völlig verständlich. Als es nun endlich gebraucht wurde, stellte es ihr gesamtes religiöses Denken in Frage. Viele der Menschen bekehrten sich infolge dieser Ereignisse. Ja, eine berührende Geschichte, so finde ich. So etwas kann ein Missionar erleben. auch traumhaft, sowas, ja, so ein Zeugnis zu hören. Missionsarbeit ist tatsächlich genial. Ja, sicher, aber so etwas mag der eine oder andere erleben. Aber sieht der Alltag vom Missionar nicht doch ganz anders aus? Bedeutet Missionsarbeit nicht in erster Linie Schweiß, Blut und Tränen? Jedenfalls, wenn man ins Ausland berufen ist, womöglich. Bedeutet der Ruf Gottes in die Mission nicht vor allen Dingen, dass man seine eigenen Lebensträume aufgibt und unter Umständen hässliche Dinge auf einen warten, liebgewonnene Menschen zu verlassen, vielleicht kein Gläschen Wein am Abend, schwierige Sprachen zu lernen, Kakerlaken im Schlafzimmer, Nahrung, die man nicht mag. Ja, das kann alles dazugehören. Und doch sagt Jesus, der Lohn wird den Aufwand, das Opfer, der Verzicht weit, weit übersteigen. Wir haben es ja eben gehört in der Schriftlesung. Glauben wir ihm? Ja, ja, später im Himmel. Nein, widerspricht Jesus, sowohl im Himmel als auch schon auf der Erde. Wenn ihr zugehört habt, Jesus hat es auf beides bezogen. Frage sollten, das ist eine rhetorische Frage, ihr kennt die Antwort, sollten eigentlich nur Missionare bereit sein, ihr Ruder, mit dem sie ihr Lebensschiffchen so steuern, ganz aus der Hand zu geben, und gilt das nicht womöglich für jeden Christen? Klar, wir kennen die Antwort. Ja, aber unsere Geschichte aus Afrika ist schon genial, oder? So intensiv Gottes Handeln zu erleben, das wünschen wir uns doch, danach sehen wir uns doch alle. Echte Bekehrung. Bekümmert es uns nicht manchmal, dass wir vielleicht relativ wenig Erfahrung mit Jesus machen? Kennt ihr solche Phasen? Lass uns mal ganz kurz auf drei biblische Beispielgeschichten sehen und hören und dann auch noch einige persönlichen Erfahrungen schauen, die so den Zauber aufleuchten lassen, die Missionsarbeit auch mit sich bringt. Nächste Folie. Ja, da ist dieser... da ist dieser geldgierige, korrupte Zollbeamter, dieser Zachäus, der dann sagt, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben, und wenn ich von jemandem etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Ja, das ist doch der Hammer. Was für eine Wende im Leben so eines Menschen, der über so viele Jahre hinweg, also auf der ganz falschen Spur war. Statt Korruption und Geldgier, echte Buße, die sich dann auch sehr praktisch zeigt, sehr konkret zeigt. So wunderbar ist eine echte Bekehrung. Sofort fängt Gottes Geist im Leben dieses miesen Gauners an zu wirken. Und Jesus hat mit dem gar nicht über seine Probleme, über seine Sünden gesprochen. Der hat sich einfach nur einladen lassen oder hat sich selbst eingeladen. Aber die Begegnung mit Jesus bewirkt diese Veränderung. So was dürfen Menschen erleben, die mit Jesus unterwegs sind. Auf Missionsreise, ist schon genial, oder? Oder gehen wir nach Griechenland, da gab es diesen Gefängnischef in Philippi. Zunächst ließ er die gefolterten Missionare Barnabas und Paulus in den Block legen, sehr schmerzhaft. Doch Stunden später stand er selber am Rande des Suizids. Durch ein Erdbeben waren die Türen aufgesprungen und er musste befürchten, dass alle Insassen geflohen waren. Und er wusste auch, seine Vorgesetzten würden kurzen Prozess mit ihm machen. Die würden nicht lange auf Erklärungen hören. Nächste Folie. Tu dir nichts an, wir sind noch alle hier, rief Paulus laut. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Stellt euch mal diese Szene vor. Und fragte sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich errettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Dann ließen er und alle, die zu ihm gehörten, sich taufen. Ja, Paulus und Silas mussten schon sehr, sehr hart durch. Aber dennoch, die Schönheit, der Zauber, den Missionen eben auch mit sich bringt, strahlt leuchtend auf. Wir haben es ja auch in der Schriftlesung gehört. Der Gott wird das alles schenken, wenn auch durch Verfolgungen hindurch. Ja, und dann gab es noch diesen römischen Hauptmann Cornelius, der war bereits gottesfürchtig und tat den Juden als Vertreter der Besatzungsmacht viel Gutes. Gott sah das und brachte ihn mit Petrus zusammen. Und da lesen wir, nächste Folie bitte. Als Petrus durch das Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Wieder so eine Szene. Also so oft erlebe ich da allerdings nicht bei den Seeleuten, dass sie sich vor mir niederwerfen. Noch gar nicht erlebt, aber gut, solche Sachen gibt's. Doch Paulus zog ihn wieder hoch, Petrus zog ihn hoch. Steh auf, sagte er, ich bin auch nur ein Mensch. Cornelius sagte, wir sind hier alle in Gottes Gegenwart versammelt, um zu hören, was du uns im Auftrag des Herrn zu sagen hast. Ja, und solche, also vergleichbare Szenen erlebe ich schon, dass diese Bereitschaft zum Zuhören da ist auf den Schiffen. Ja, was für eine Szene. Ohne dass Petrus sich darum bemüht hätte, saßen dann nur ein Haufen von Menschen vor ihm, die nur darauf warteten, dass er endlich anfing zu predigen. Und sie bekehrten sich und sie wurden getauft. Also Missionsarbeit kann schon sehr genial sein. Aber wir werden kaum diese heiligen Momente erleben, wenn unser Herz nicht dafür brennt, dass verlorene Menschen das Evangelium hören. Ja, da muss schon ein bisschen Funkeln in unseren Augen sein. Und nicht so, ja gut, wieder Missionsgottesdienst und oder wenn Missionsbrief von irgendjemandem kommt oder Open Doors eine Zeitschrift, okay, später, wenn wir Zeit haben. Nein, da muss schon ein Funkeln da sein. Da muss unser Herz schon im Gleichtakt mit Gottes Herzen schlagen. Also wir unter den Seeleuten, wir dürfen schon immer auch wieder solche besonderen Momente erleben. Nächste Folie bitte. Giovanni, ein Koch, er schrieb Folgendes: Als Seemann, der viele Monate fern von zu Hause verbringt, hatte ich meinen Glauben an Gott verloren. Einsamkeit und die Tendenz, auf meine eigene Kraft zu vertrauen, spielten dabei eine Rolle. Dann bekam ich im Hamburger Hafen eine Bibel und einen Bibelfernkurs, aber ich fand ihn langweilig und gab nach dem zweiten Kapitel das Lesen wieder auf. Etwa ein Jahr später war ich nach meinem Urlaub wieder auf demselben Schiff. Ich fühlte mich depressiv und hatte große Eheprobleme. Im Aufenthaltsraum lag der gleiche Bibelfernkurs, den ich damals beiseite gelegt hatte. Plötzlich fand ich ihn sehr interessant. Als ich das 8. Kapitel beendet hatte, war mir klar, dass Jesus schon seit langer Zeit an die Tür meines Herzens klopft. Und an diesem Sonntag übergab ich Jesus mein Leben vollständig. Ich bekannte ihm, dass ich ein Sünder bin und vertraute ihm als meinem Erretter. Diese Folie. Ich hatte Giovanni seit Jahren nicht mehr persönlich getroffen, aber er schickte mir dieses Foto. Wir sehen ihn rechts zusammen mit einer Bibelgruppe, die er an Bord gegründet hat. Ein kleines Schiff, kleine Crew. Und das ist wohl fast die gesamte, der philippinische Teil der Crew, seine Landsleute. Und auf jedem Schiff, wo er ist, versucht er, seine Bibelgruppe zu starten. Und dann irgendwann traf ich auf einem anderen Frachter, bei dem nächsten Foto, Eduardo, der mir sagte, dass er jeden Tag die Bibel lesen würde. Und ich fragte nach und dann stellte sich raus, er tat das, weil dieser Giovanni auf einem der vorherigen Schiffe ihn dazu ermutigt hatte. Und auch er bekam einen evangelistischen Bibelfernkurs und ist inzwischen ein Nachfolger Jesu. Ja, wie denn, der eine findet zu Jesus und er ist wieder ein Zeuge und daraus entsteht etwas anderes. Nächste Folie. Das ist bei uns in Bergedorf, Neu-Lamöhe. Irina, eine polnische Pflegekraft von meinem Schwiegervater vor einigen Jahren. Sie hatte meinen Schwiegervater sehr liebevoll betreut. Als Kleinkind wurde sie von ihrem Erzeuger furchtbar misshandelt, missbraucht, wuchs in einem Kinderheim auf. Später wurde sie von ihrem Ehemann um alle Ersparnisse, um das Haus betrogen. Ihr katholischer Priester verweigerte ihr die Teilnahme am Abendmahl mit der Begründung, sie sei wegen der Scheidung nur ein Mensch dritter Klasse. Am Küchentisch hat Doris mit ihr über einen längeren Zeitraum hinweg diesen kleinen Bibelkurs, von dem ja auch schon häufiger die Rede war, studiert und sie fand zu einer persönlichen Beziehung zu Jesus und die Erkenntnis, dass sie in Gottes Augen eben kein Mensch dritter Klasse ist, sondern ein Gotteskind, ein geliebtes Gotteskind. Diese Erkenntnis war für sie überwältigend. Wir haben sie seit Jahren nicht mehr persönlich gesehen, aber wir tauschen immer noch WhatsApp-Nachrichten aus und sie ist mit Jesus unterwegs, hat selbst die Bibelgruppe in Polen gestartet zu Hause. Mit ihrer sicherlich noch begrenzten Bibelkenntnis, das, was sie weiß, gibt sie weiter. Und in Polen hat sie dann all ihre heiligen Statuen aus dem Keller herausgeholt, ins Auto gepackt und zum Priester gefahren. Der war jetzt noch nicht so begeistert davon, als sie sie dort abgab. Ja, also Missionsarbeit auch hier vor Ort ist schon genial. Und es gibt diese Erfahrung. Ja, und nun nochmal eine grundsätzliche Frage. Worauf sollte sich Missionsarbeit oder Gemeindearbeit fokussieren? Eine Folie bitte, die nächste. Da gibt es einmal, also als Gemeinde, ja, da gibt es natürlich einmal die Gemeindearbeit nach innen. Also es ist am allerwichtigsten, dass die eigenen Gemeindeglieder versorgt werden. Experten haben gesagt, dass dafür vielleicht 85% der Zeit, der Kräfte, Ressourcen eingesetzt werden sollten. Darauf muss natürlich das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Nächste Folie. Dann gibt es natürlich die Mission im Umfeld, das nennen wir ja Evangelisation im kulturellen Umfeld der Gemeinde. Auch da sollen ja Menschen für Jesus gewonnen werden, ganz klar. Führende Theologen sagen, dass da rund vielleicht 12% unserer Zeit, Kräfte, Ressourcen verwandt werden sollten. Ja, und die nächste Folie, da gibt es ja noch den Bereich der Weltmission, kulturübergreifend. Auch dafür trägt natürlich die Ortsgemeinde eine gewisse Verantwortung. 3% der Zeit, Kräfte, finanziellen Ressourcen sind sicherlich eine gute Marke, die wir anpeilen sollten. Oder? Kein guter Plan, ne, oder? Also diese Experten, wenn es die gäbe, ist kein guter Plan. Also vielleicht sieht es in manchen Gemeinden so aus. Ich kenne diese Gemeinde ja nicht so gut. Ja, natürlich, die Bibel gibt keine Prozentangaben vor und darum sollten wir das auch jetzt nicht machen. Aber wenn es denn so aussehe, dann wäre das schon eine Katastrophe, jedenfalls für die vielen Menschen, die verloren gehen. Also wir müssen schon auch einen starken Fokus auf die Weltmission, auch über unseren Grenzen, über unseren Horizont hinaus einfach auch haben. Es geht nicht um ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Ja, und Jesus hat ja eben den Jüngern gesagt, geht hinaus in alle Welt. Ja, sowohl Gemeindearbeit vor Ort passierte damals auch in Jerusalem, die Gemeinde wuchs schnell, aber die Leute wurden auch ausgesandt. Und Weltmission hat von Anfang an einen wichtigen Fokus einfach auch dargestellt. Ja, wie fern können wir als einzelne Christen oder auch als Ortsgemeinden uns im Bereich Weltmission beteiligen? Nächste Folie bitte. Klar, ganz wichtig, das Gebet, vielleicht sogar täglich. Wir sollten immer wieder auch Bereiche im Blick nehmen, die weit über unseren Tellerrand hinausreichen. Weltmission, die verfolgten Geschwister, ein wichtiges Thema in vielen Ländern. Israel, Gottes auserwählte Volk und vieles, vieles mehr. Dafür tragen wir alle, jeder einzelne von uns, der mit Jesus unterwegs ist, eine große Mitverantwortung. Und auch als Gemeinde sollte man die Dinge immer wieder mit aufnehmen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn wir zu viel zumindest im eigenen Naheliegenden hängen bleiben. Gottes Reich ist eben viel größer und es ist auch für uns bereichernd zu sehen, was Gott eben woanders tut. Manchmal passiert in anderen Ländern, in Erweckungsländern viel mehr, was aber auch zu uns als Ermutigung zurückkommt einfach dann. Nächste Folie. Klar, wichtig ist auch Anteilnahme, die Ermutigung von Missionaren, die vielleicht irgendwo unterwegs sind. Also Geschwister, vielleicht aus der eigenen Gemeinde, wenn jemand denn von Gott berufen wird als Missionar, dann mit einem Missionsgottesdienst loszuschicken und dann ist das Interesse letztendlich nachher am Ende nicht mehr besonders stark, aus den Augen, aus dem Sinn. Das ist sicherlich auch kein guter Plan. Nein, Missionare brauchen wirklich die Gewissheit, dass die eigene Gemeinde hinter einem steht und auch für einen einsteht, in jeglicher Hinsicht. Nächste Folie, dann gibt es ja noch diesen höchst sensiblen Bereich der Finanzen. Na, da ist die Frage, reicht eine Kollekte oder würde sich Gott hier und da zumindest auch mal über ein Opfer freuen? Vielleicht denkt jeder oder denkt mancher, Gott, du kannst mich alles fragen, aber meine Online-Zugangsdaten, die verrate ich denn nicht. Tja, spannende Frage. Die Frage eben auch, was hat eigentlich die Gemeinde, was hat der eigentlich einzelne Christ davon, der sich vielleicht hinter Mission steht? Nun gut, zunächst haben die Menschen davon natürlich etwas davon, die durch den Einsatz von Missionaren erreicht werden. Es gibt ja auch viele Menschen, die noch nie den Namen Jesus in glaubwürdiger Weise als Zeugnis gehört haben, dass Jesus der Erlöser ist. Und wenn man dazu beitragen darf, dass irgendwo Menschen das ewige Leben bekommen, das ist doch genial, einfach daran Anteil gehabt zu haben. Wir haben ja auch von dem Lohn der Nachfolge gehört. Und es gibt tatsächlich auch immer wieder diese Erfahrung, dass Missionsarbeit wirklich genial ist. Und das ist mir nun auch wirklich sehr, sehr wichtig. Dabei hat der treue Christ in der Gemeinde, der vielleicht in einem ganz normalen Beruf arbeitet, eben auch einen entscheidenden Anteil, wenn irgendwo auf dem Missionsgebiet etwas passiert, wenn man daran Anteil genommen hat, durch Gebet, durch Finanzen, durch Anteilnahme. Dass sich bei einem Missionsehepaar XY irgendwo ein Mensch bekehrt, hängt dann eben auch damit zusammen, dass man mitgebetet hat, dass man mit daran beteiligt war. Nächste Folie. Die Missionsarbeit, und das ist eben sehr entscheidend, ist immer Teamarbeit. Man zieht gemeinsam an einem Strang. Man nimmt gemeinsam Verantwortung für diesen Auftrag Jesu. Sowohl was die Gemeindearbeit vor Ort angeht, als auch im Umfeld, als auch weltweit. Nächste Folie. Das ist natürlich so ein bisschen Anführungsstrichen, die Sache der Rendite. Was kommt dabei für uns heraus? Ja, wir arbeiten, wir opfern gemeinsam und freuen uns auch gemeinsam dann über die Früchte, die Gott schenkt. Denn Missionsarbeit ist schon genial. Das dürfen Doris und ich jetzt nach 31 Jahren, indem wir jetzt mit unseren Seeleuten unterwegs sind, bezeugen. Nächste Folie nochmal. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt. Man kann ja auch eine sehr unterschiedliche Vorstellung von Missionsarbeit, wie das so geschieht, haben. Vielleicht, ja, da ist der Missionar oder das ist die Missionsehepaar, das ausgesandt sind. Aber zuerst müssen wir festhalten, es ist ja Gottes Mission. Es ist ja nicht die Missionsarbeit einer Missionsgesellschaft oder eines Missionsehepaares, sondern es ist Gottes Mission. Und in Gottes Mission, da geht es immer um Teamarbeit, wie das eben schon gesagt worden ist. Und jetzt, wenn wir mal auf uns bezogen, dann ist vielleicht Doris der gelbe Eierkopf da und ich bin der orange. Aber da gehören andere genauso dazu. Und wir sind auch nicht wichtiger als die anderen. Auch wenn ich jetzt direkt vor Ort auf den Schiffen bin, das ganze Team zusammen macht es möglich, dass in unserem Fall jetzt die Seeleute mit dem Evangelium erreicht werden oder andere Missionare in Afrika oder in China oder sonst wo. Und ich glaube, dieses Bild von, oder ja, diese Grafik, zeigt ein Bild von Mission, wie das auch biblisch ist. Da ist ein ganzes Team gemeinsam zusammen mit diesem einen Auftrag mit unterschiedlichen Aufgaben. Und ich habe diesen kleinen Flyer, der hat Doris hergestellt. Einige von haben ihn schon, andere können ihn gerne noch vom Tisch mitnehmen. Da kommt das auch nochmal vor, diese Folie dort. Und mit einigen anderen Dingen, die dort auch erklärt werden. Also nehmt euch das gerne mit, auch am Ende des Gottesdienstes. Und ich möchte gerne noch mit so ein paar Beispielen weitermachen, die deutlich machen, dass Missionsarbeit tatsächlich genial ist. Nächste Folie bitte. Wir sind jetzt inzwischen ein Teil der Allianzmission. Vorher war mein eigener Verein, aber im Grunde jetzt unter das Dach der Allianzmission geschlüpft, aber machen die Arbeit genauso weiter wie zuvor. Weiter bitte. Jetzt mal, guck mal, also die nächsten Folien, das ist nochmal so eine Impression vom Hamburger Hafen. Also in Hamburg scheint die Sonne immer, man fährt durch den Hafen und genießt die Aussicht. Hier nochmal ein Familienfoto, das letzte, wir machen jedes Jahr eines. Ja, bitte weiter. Das war am ersten Weihnachtsfeiertag. Ich bin reingefahren, alle Kräne standen still. Ich bin reingefahren, um auf einem Schiff so einen kleinen Gottesdienst zu gestalten. Genau, die Queen Mary II. Nächste Folie, auch da mal eine Elfie dort. Also, wie gesagt, das wird erst immer gut. Oft sitze ich dort und lasse die Füße runterbaumeln dort ins Wasser, genau. Weiter, genau. So, beim nächsten Bild. Ja, da steht's, war so im Messroom, im Aufenthaltsraum. Sailing is not a profession, it's a passion and an art of living. Zur See zu fahren ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Leidenschaft und eine Lebensart, so in der Art. Ja. Also das war jetzt bestimmt nicht von Seeleuten dort hingeschrieben. Das hat irgendwie die Reederei dort anbringen lassen. Und ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr idealistische Sicht darstellt. So erleben das die meisten, ich sage jetzt mal, wenn es weitergeht, ne? Das ging jetzt da nur um die Bilder mit den Schiffen sozusagen, die nicht so im Weiteren kommentiert werden. Ja. Das Leben der Seeleute ist schon sehr, sehr hart. Diese vielen Monate weg von zu Hause weg, diese Einsamkeit. Ja? Stellt euch vor, ihr seid ein ukrainischer Seemann jetzt. Und ja, man ist an Bord und zu Hause, da geht die Welt so ungefähr unter. Aber es kann eben auch ein Hurricane in den Philippinen sein oder sonst was. Oder ganz normale, Kind wird krank und oder was auch immer für Probleme gibt. Und man ist weit, weit, weit weg. Und Einsamkeit und Heimweh. Es ist ein ganz harter Beruf. Weiter bitte. Wir nennen uns ja Freunde für Seeleute und das soll auch wirklich deutlich werden, dass wir den Seeleuten auf Augenhöhe begegnen. Und wir sind eine kleine Mission, wir können manche Sachen wie große Seemannsclubs nicht anbieten, aber die Freundschaft, ihnen nahe zu kommen, auch nach im Weiteren über Facebook und die sozialen Medien dann den Kontakt beizubehalten. Weiter bitte. Manchmal kommt Doris auch mit. Hier haben wir zwei chinesische Seeleute. Der eine hält ja gerade eine Bibel hoch in Chinesisch. Toll, Menschen zu erreichen, auch aus so verschlossenen Ländern. Ja? Nächste Folie. Genau, dort, das ist auch so eine typische Szene im Aufenthaltsraum. Dort die ganze Literatur, die Dinge ausgebreitet, im Gespräch mit zwei indischen Seeleuten. Weiter bitte. Wir arbeiten viel mit Bibelfernkursen, haben ja auch etliche eigene Bücher geschrieben. Martin, ich habe zwei geschrieben, Martin auch noch mehr. Das sind jetzt so einige der Bibelfernkurse, die wir geschrieben haben, evangelistische, auch vertiefende, gerade weil die Kontakte an Bord ja eben nur sehr kurz sind. Ja, die Schiffe liegen nicht lange da, die meiste Zeit müssen sie auch arbeiten oder sie schlafen. Man hat oft nur relativ kurze Begegnungen und es ist sehr wichtig, dass es weitergeht, auch wenn das Schiff ausgelaufen ist. Und interessierte Seeleute, die bekommen einen evangelistischen Kurs und so manche Seeleute bekehren sich alleine schon durch die Brücke, den ersten Bibelfernkurs, und andere sind vertiefend, sodass auch Christen oder Neubekehrte dann, aber auch Christen, die schon länger unterwegs sind, eben auch geistliche Nahrung bekommen und auch, obwohl sie keine Gemeinde besuchen können für so viele Monate, dennoch auch biblische Lehre haben und wachsen können. Aber auch die Bücher sind eben sehr beliebt, weil sie eben auch mit vielen Zeugnissen von Seeleuten gespickt sind und da Themen aufnehmen und ja, die mit der Seefahrt zu tun haben oder mit dem Leben der Seeleute zu tun haben. Weiter bitte. Ja, das sind jetzt syrische und ägyptische Seeleute dort. Und man sieht ja in der ganzen Atmosphäre, da liegen auch eine Bibel auf dem Tisch und so weiter, wie warm man oft auch aufgenommen werden, wie gastfreundlich wir sind und wie dann auch eine fröhliche Atmosphäre entsteht. Dort ist eine junge Frau mit, ist also auch möglich, uns mal so für einige Stunden zu begleiten auf die Schiffe. Wer mal nach Hamburg kommt, einfach bei mir melden, kann man das organisieren. Weiter bitte. Ja, das ist ein philippinischer Kapitän, das war schon ganz, ganz spannend. Ich, katholischer Hintergrund, wir hatten uns zweimal getroffen im fünfwöchigen Abstand. Das Schiff kam alle fünf Wochen nach Hamburg, hatten uns beim Mittagessen gut unterhalten. Da habe ich ihm 1, 2, 3 unserer Bücher gegeben. Er hat sie auch so mit Interesse angenommen, aber es war jetzt nicht ganz klar, ob es einfach asiatische Höflichkeit war oder ob er wirklich Interesse hatte. Aber dann bekam ich eine E-Mail von ihm. Ich möchte dir sagen, dass ich bereits 4 der Bücher, die du mir gegeben hast, durchgelesen habe. Nun möchte ich gerne mit dem Bibelfernkurs beginnen. Kannst du mir bitte das nächste Mal Bibeln in Englisch und Tagalog mitbringen? Ich brauche sowohl das Alte als auch das Neue Testament. Ehrlich gesagt war ich am Anfang nicht so sehr daran interessiert, die Bücher zu lesen. Als ich jedoch 2 von ihnen durchgelesen hatte, änderte sich das. Besonders die Zeugnisse von Seeleuten, wie ihr Interesse daran wuchs, die Bibel zu lesen, sprachen mich an. Jetzt lese ich schon das 5. Buch. Vielen Dank, dass du mir diese Bücher gegeben hast. Ich werde versuchen, meine Mannschaft davon zu überzeugen, sie zu lesen, auch wenn sie Buddhisten und Moslems sind. Er war als philippinischer Kapitän dort mit Seeleuten unter anderem aus Sri Lanka unterwegs. Da habe ich beim nächsten Treffen 2 Bibeln mitgebracht, Englisch Tagalog. Und tatsächlich, das waren seine ersten Bibeln, die er besessen hat. Für Filipinos ungewöhnlich, ist ja ein sehr katholisches Land, da hat eigentlich jeder eine Bibel zu Hause, er aber nicht, obwohl er auch schon so um die 50 war. Seine ersten Bibeln. Und kurz darauf postete er dann ein Foto von diesen beiden Bibeln auf Facebook. Und das war Ende 2020 gewesen. Und dann schrieb er darunter: Das beste Weihnachtsgeschenk, das ich jemals bekommen habe. Vielen Dank an Freunde für Seeleute. Und da hat er innerhalb von 5 Wochen alle 6 Bibelfernkurse studiert und hervorragend beantwortet. Also in dieser kurzen Zeitspanne hat das noch kein Seemann hinbekommen. Und in der Folge hat er sich auch bekehrt. Und dann schrieb er mir, dass er seine erste Bibelgruppe an Bord geleitet hat. Ein wunderbares Gefühl, ich habe so etwas noch nie in meinem Leben getan. Es wäre natürlich leichter für mich, wenn das alles Filipinos wären, weil ich dann in unserer Sprache sprechen könnte. Auf der anderen Seite war es erfüllend, meine erste Bibelgruppe mit einer anderen Nationalität durchführen zu können. Ich habe einfach mit dem ersten Kapitel des ersten Bibelkurses angefangen. Ja, er hatte ja gar nicht so viel Wissen, aber einfach das Material genommen, was er schon hatte. Und 3, 4 seiner Crew hatten daran teilgenommen, eine kleine Gruppe. Würden wir hier in der Gemeinde jemanden als Bibelgruppenleiter einsetzen, der gerade ein paar Wochen bekehrt ist? Wahrscheinlich nicht, und das mag auch seine Berechtigung haben. Aber er hat nicht gefragt und ich hätte ihn auch nicht abgehalten, das zu tun. Er hat einfach gestartet und ist wirklich ein veränderter Mensch, ein Zeuge Jesu. Diese Folie. Hier ein Bild von seiner Familie zu Hause. Frau und ich glaube seine Schwiegermutter, die Kinder. Und ich bin weiter mit ihm in Kontakt und er war dann inzwischen auch wieder mit einem anderen Schiff im Hamburger Hafen und er ist weiterhin wirklich brennend für Jesus unterwegs. Weiter bitte. Die beiden hatte ich zunächst gar nicht getroffen, sondern nur den Vater von Brion Koch. Ich hatte ihm mein Buchmann gegeben, Das Gefängnis auf dem Meer, und dann bekam ich irgendwann von diesem Brion eine E-Mail. Das ist der Sohn von diesem Koch. Der Koch hatte das Buch gar nicht gelesen, sondern als er nach Hause fuhr, hatte er das Buch seinem Sohn gegeben und der hat angefangen zu lesen. Und er schrieb mir, wie gesagt, wir hatten uns noch nie getroffen, ich bin Dekadett aus den Philippinen und werde bald auf meinem ersten Schiff arbeiten. Mein Vater gab mir dein Buch, Das Gefängnis auf dem Meer, zu lesen. Ich bin erst am 3. Kapitel und mich hat der Inhalt von Anfang an sehr gefesselt. Ich habe bereits in der Vergangenheit angefangen, die Bibel zu lesen, aber sie nie richtig verstanden. In deinem Buch wird der Bibelfernkurs Die Brücke angeboten. Ich möchte ihn sehr gern bekommen und studieren. Der Bibelkurs hat meine Perspektive komplett verändert. Ich bin in einer traditionellen christlichen Familie aufgewachsen. Wir sind jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen. Ich empfand es aber so, als wenn dort nur einer wöchentlichen Routine nachgegangen wird. Das war auch der Grund, warum ich die Bibel selbst studieren wollte. In meinen Augen ist Religion nicht wichtig. Interessanter Satz. Bei ihr werden manchmal nur Rituale wiederholt, anstatt Gott wirklich anzubeten und Jesus zu erleben. Also er hatte schon so eine Ahnung bekommen vom Unterschied zwischen Religion und Evangelium. Ja. Ich hatte große Angst davor gehabt zu sterben, weil ich vermutlich nicht genug Gutes getan habe, um Gott zu gefallen. Nachdem ich jedoch deinen Kurs studiert hatte, hat sich meine Perspektive vollkommen verändert. Ich habe verstanden, dass wir gar nicht genug tun können. Nicht das, was wir tun, bringt uns in den Himmel, sondern das, was Gott für uns getan hat. Er hat seinen einzigen Sohn für unsere Sünden gesandt. Früher hatte ich immer große Angst vor der Hölle, doch jetzt verspüre ich einen Frieden wie nie zuvor. Nun habe ich erfasst, dass ich einfach Jesus annehmen und an ihn glauben muss, dass er gelebt hat, für uns gestorben ist, um uns zu erlösen. Ich habe noch viel mehr zu lernen. Meine Freundin Jana, die auch zur See fährt, sie war also auch zu dem Zeitpunkt Dekadettin, stimmt in allem mit mir ein. Ich habe ihr auch dann den Bibelkurs zugeschickt. Ich will zusammen mit ihr mehr aus der Bibel lernen. Ich bin überzeugt, dass nichts eine Beziehung kaputt machen kann, bei der Gott im Mittelpunkt steht. Und dann hat sie angefangen zu studieren und dann schrieb sie mir, ist es normal, dass man beim Bibellesen und Beten weinen muss? Ich bin so glücklich. Woher weiß man, dass man Jesus wirklich in sein Leben hineingelassen hat? Gibt es ein Zeichen? Ich habe im Kurs gelesen, dass sich Dinge im Leben verändern werden. Merkt man das selbst? Wenn ja, wie? Oder soll ich mich einfach der Führung Gottes anvertrauen und weitergehen? Ich habe viele Fragen. Was ich jedoch weiß, ist, dass ich ausschließlich Jesus mein Leben geben möchte. Er soll es verändern. Ich möchte errettet sein. Ich will die überfließende Liebe Gottes erleben und sie denen weitergeben, die ich liebe. Während ich den Bibelkurs studiere, merke ich, dass sich mein Denken verändern sollte. Ich sollte zuerst Gott suchen und ihm vertrauen. Und alles andere wird er dann zu seiner Zeit regeln. Ich glaube an Jesus und weiß, dass ich glücklich in seinem Reich leben werde. Heute habe ich den Bibelkurs beendet und bin so dankbar dafür. Welchen soll ich als nächstes studieren? Ich möchte mehr über Gott lesen. Ich will ihm besser zuhören, um zu wissen, wie ich als sein Kind leben soll. Ich weiß, dass ich durch ihn errettet bin, nur durch ihn. Als Folge der Erlösung bin ich jetzt ein Kind Gottes. Ich will das tun, was ihm gefällt. Ich möchte sehr gern für andere Menschen zum Segen werden, besonders für meine Familie. Ich möchte ein Instrument in der Hand Gottes sein. Ich stelle mir vor, dass ich anderen an Bord das Wort Gottes weitersage. Dazu muss ich noch an meiner Fähigkeit arbeiten, vor anderen zu sprechen. Falls ich es einmal bis zur Position der Kapitänin bringe, will ich meiner Crew nicht nur als Vorgesetzte begegnen, sondern auch als Schwester. Ich möchte so zu einem Menschen verändert werden. Und wieder später schrieb sie, ich habe immer ein wenig Angst vor dem Kapitän und verspüre eine innere Anspannung, besonders wenn ich oben auf der Brücke arbeite. Ja, als Kadettin wird sie ja auf die Offizierslaufbahn vorbereitet. Er stellt auch viele Fragen, die ich richtig beantworten muss. Dann las ich in 2. Timotheus 1,7, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und diesen Vers wiederhole ich immer wieder, um in der Lage zu sein, dem Kapitän zu zeigen, was ich kann. Und dann bitte ich auch, dass Gott mein Friede ist. Und es funktioniert tatsächlich. Minuten später kann ich dem Kapitän erklären, wie ich auf den vielen Schiffsverkehr in unserer Gegend, im Gebiet dort professionell reagiere. Immer bevor ich meinen Dienst auf der Brücke beginne, bete ich darum, dass Gott mich führt. Hinterher danke ich ihm für die Weisheit, die er mir gegeben hat. Nächste Folie. Ein türkischer Seemann mit muslimischem Hintergrund. Er schrieb mir, wir hatten uns damals 2017 in Hamburg auf einem Schiff getroffen. Du hattest mir die Bibel gegeben und ich habe angefangen, sie zu lesen und bin dadurch zum Glauben an Jesus gekommen. Und ich hatte in der Zeit auch einen Traum, in dem ich getauft wurde. Und tatsächlich ist dieser Traum dann wahr geworden. Und dann schrieb er, ich habe jeden Menschen, den ich in Europa getroffen habe, mitgeteilt, dass du mir eine Bibel gegeben hast und habe ihnen mein Zeugnis gegeben. So, jetzt bin ich bekannt in Europa. Ja, ich glaube, ich mache mal an dieser Stelle Schluss. Also, ihr könnt gerne auch unseren Rundbrief empfangen. Da werden immer wieder auch solche tollen Dinge, die Gott im Hafen schenkt, auch dann berichtet. Die Rundbriefe kommen nur alle Vierteljahr, also man wird damit nicht überschwemmt. Kommt nachher an den Stand, da wird dann auch, könnt ihr auch diesen Flyer weitergeben, den Doris gestaltet hat. Soweit an dieser Stelle. Ja, jetzt gibt's noch eine kleine Gebetsgemeinschaft. Wenn sich ein paar von euch davon Gott leiten lassen, dass ihr betet, und ich schließe sie damit mit einem Gebet ab, diese Gebetsgemeinschaft.